denn wir hassen und verachten Menschen. Heilen ist wie jede Schütte und das ist auch gut so, denn endlich erlebe ich nur, wie ich mich lachen in den Arschstühlen. Jump and run, running scared, uns gehört die Zukunft. Denn wir hassen und verachten Menschen. Heilen ist wie jede Schütte und das ist auch gut so, denn endlich erlebe ich nur, wie ich mich lachen in den Arschstühlen. Jump and run, running scared, uns gehört die Zukunft. Denn wir hassen und verachten Menschen. Heilen ist wie jede Schütte und das ist auch gut so, denn endlich erlebe ich nur, wie ich mich lachen in den Arschstühlen. Den Bass dreh jetzt auf bis zum Anschlag. Alle sind am Kauen, keiner da, der ist. Stammt in Brust, in den Boden, bis du alles vergisst. Musik, die uns antreibt, schwere Lust fühlt zwischen Raum und auch Zeit für die Abfahrt bereit. Visionen und Fantasien, volle Ekstase. Wir zappeln, wir pogen, keiner denkt an Schlafen. Atme tief ein und dann atmest du aus. Und dann fühlst du vor den anderen, wie das Kribbeln im Bauch. Düstere Töne treiben durch die bleib ich wach. Atme du ein und dann atmest du aus. Und der Fuß vor den anderen zieht das Kribbeln im Bauch. Füße mit Grüne bleiben durch die Nacht. Ich will nichts außer Techno. Und so bleib ich wach. Dass er mir die Putze leckt. Philipp Kischler. Hey, in your ass. Do you make it with your ass? Und hab alles dafür getan, mich Kinder zu konzentrieren, auf sozialer Klamotten.